2. Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Was fehlt Ihnen? Was fehlt Ihnen denn? Was fehlt dir? Was fehlt dir? Bist du krank? Wo hast du Schmerzen? Wo hast du denn Schmerzen? Haben Sie Kopfschmerzen? Haben Sie starke Kopfschmerzen? Hast du Halsschmerzen? Hast du Hals- und Kopfschmerzen? Tut dir dein Rücken weh? Tut dir dein Rücken sehr weh? Tut Ihnen das Knie weh? Tut Ihnen das Knie oder der Fuß weh? Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Mir geht es nicht gut. Mir geht es heute gar nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauch- und Magenschmerzen. Mein Arm tut weh. Mein Arm tut sehr weh. Meine Füße tun weh. Meine Füße tun mir so weh. Ich bin erkältet. Ich bin seit gestern sehr erkältet. Ich habe eine Erkältung. Ich habe eine Erkältung oder eine Grippe. Ich habe Fieber. Ich habe Fieber und Halsschmerzen. Ich muss im Bett bleiben. Ich muss heute im Bett bleiben.